Nikolaus Brass, der den Anfang macht. Für Orchester mit 4 obligaten Männerstimmen schrieb er sein Stück »Der Garten«. Hier in einer Aufnahme mit den neuen Vokalsolisten Stuttgart und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Peter Oetwisch. Oh,

Der Garten, ein Werk von Nikolaus Brass mit den neuen Vokalsolisten Stuttgart und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hatte Peter Oetwösch auf Bayern 2, wo uns jetzt ein Komponist begegnet, der sich in seinen Stücken mit philosophischen und mythologischen Fragen auseinandersetzt. Minas Bourboudakis. Für ihn ist das Komponieren ein Weg, im Dialog mit humanistischen Themen zu sein und sie in der heutigen Zeit neu zu interpretieren. Die wichtigsten Kennzeichen seiner Musik sind Impulsivität, Mikrotonalität, reiche Klangfarben und expressive Gesten. Im folgenden Stück geht Minas Bourboudakis der Natur des Lichts auf die Spur, die er durch oszillierende Klänge darstellt. Hier ist das Ensemble Modern unter der Leitung von Caspar de Roux mit Photonic Constructions 1. Thank you. Thank you. Photonic Constructions 1, ein Werk für Instrumentalensemble von Minas Bourboudakis, gespielt vom Ensemble Modern im Concerto Bavarese. Die Leitung hatte Caspar de Rohe. Sie hören Bayern 2, jetzt mit dem bayerischen Komponisten Günter Bialas. Für Sopran und Flöte schrieb er seine Haiku Folge 1 mit dem Titel »Ein Mensch und eine Fliege«, basierend auf Texten verschiedener japanischer Haiku-Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts. Es singt die Sopranistin Monika Brustmann in Begleitung des Flötisten Andras Adoyan. Hip-hop! Eine Haiku-Folge von Günter Bialas, die er für Sopran und Flöte komponiert hat. Das waren die Sopranistin Monika Brustmann und der Flötist András Ádorján mit dem Stück »Ein Mensch und eine Fliege«. Weiter durch die Nacht geht es mit Musik aus Würzburg. Dort studiert an der Hochschule für Musik die junge Komponistin Haün Choe. Sie ist Ende 20, studiert in der Kompositionsklasse von Andreas Drohmann und das folgende Stück von ihr heißt »Tension«. Jetzt mit Myung Yo Son am Schlagzeug und Jong Wan Jong am Klavier. Thank you. Tanschen, ein Werk von Ha-Eun Cho, die an der Würzburger Musikhochschule Komposition studiert. Das waren Myung Yo-Son am Schlagzeug und Jong-Wan Jong am Klavier. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, als nächstes mit Kammermusik von Jean-Michel Damas. Sein Trio für Trompete, Posaune und Klavier spielt das Trio Armin Rosin. Thank you. Thank you. Das Trio Armin Rosin im Concerto Bavarese mit Musik von Jean-Michel Damars. Sein Trio für Trompete, Posaune und Klavier spielten Claude Ripper Trompete, Armin Rosin Posaune und Suzy Lüthi Klavier. Das nächste Werk stammt von einem Mann, der sich nicht an Moden- oder Mainstream-Kulturen orientiert hat. Der Italiener Franco Donatoni. Ein rätselhafter Individualist. Statt nach dem nie Gehörten zu suchen, hat er das kreative De- und Verkomponieren seines eigenen Werkes kultiviert. Hören wir das Alliage-Quartett zusammen mit Carlos Tarcher am Schlagwerk und Richard Braun am Klavier mit Donatonis Rasch 2 für Saxophon-Quartett, Vibraphon, Marimbaphon, Perkussion und Klavier. Thank you. Rasch 2, Musik von Franco Donatoni, gespielt vom Alliage-Quartett, gemeinsam mit Carlos Tarcha, Vibraphon, Marimbaphon, Perkussion und Richard Braun, Klavier. Das nächste Werk hat ein österreichischer Komponist geschrieben, der aus einer bekannten Tiroler Musikerfamilie stammte, der Engel-Familie. Paul Engel war ein Teil davon. Seine Musik wurde bei bedeutenden internationalen Festivals aufgeführt, bei den Salzburger Festspielen, der Münchner Biennale, dem Münchner Musiksommer oder dem Steirischen Herbst. Das sind Paul Engels Sphären für Flöte und Tempelblocks im Concerto Bavarese mit der Flötistin Dorothea Meinl sowie Stefan Blum und Martin Ruhland an den Tempelblocks. Dorothea Meinl an der Flöte und Stefan Blum und Martin Ruhland an den Tempelblocks mit einem Stück von Paul Engel. Mit seinen Sphären für Flöte und Tempelblocks neigt sich unser Concerto Bavarese heute dem Ende.